Modul 2, Übung 1c. Und wie ist es dann nach dem Lernen der ersten Sprachen weitergegangen? Bisher habe ich 4 Sprachen gezählt. In der Schule ist noch Englisch dazugekommen, aber dann war irgendwann Pause. Warum das denn? Ich denke, die Schule hat mein Lernen blockiert. Ich kann gut lernen, wenn ich eine Sprache ohne Anleitung oder Regeln selbst ausprobieren kann, wann und wie ich will. Wenn ich spielerisch lernen kann, so wie kleine Kinder, klappt das super. Zum Beispiel kann ich gut Reihen mit ähnlichen Lauten bilden. Spaß, Spiel, Sport. Da stecken auch Emotionen drin. Hier zum Beispiel ganz positive. Oder Dunkel, Donner, Drama. Das ist dann eher negativ. Das ist ein Spiel mit Wörtern, aber in der Schule haben wir nicht so gelernt. Wie lernst du noch? Mir muss Lernen Spaß machen. Spielen macht mir Spaß, aber auch Lesen. Deshalb lese ich gerne Comics in einer Fremdsprache oder spannende Geschichten. Dabei merke ich mir die Wörter viel schneller. So habe ich auch Schwedisch gelernt. Erst habe ich Wörter gelesen, dann Sätze. Irgendwann konnte ich ein System erkennen. Du hast Schwedisch nur über das Lesen gelernt? Nein, nicht nur. Das war vor allem der Anfang. Bei einem Schüleraustausch in Schweden ging dann alles ganz leicht weiter. Um eine Sprache flüssig zu beherrschen, ist natürlich auch das Sprechen total wichtig. Sätze baue ich nicht durch gelernte Grammatik, sondern durch Imitation. Ich höre, was die anderen sagen, und das spreche ich nach. Beim Sprechen korrigiere ich mich selbst, wenn ich Fehler mache. So lange, bis es passt. Am Anfang hört sich das immer schrecklich an, aber ich habe keine Angst davor. Und die meisten Leute finden es sogar ganz lustig. Italienisch habe ich so ziemlich schnell gelernt,